NDR Kultur. Am Abend vorgelesen. Helmut Kraus liest nun wieder aus dem Roman Gargantua und Pantagruel von François Rabelais, heute den 15. von 18 Abschnitten. Werfen wir heute vorweg einen Blick auf die immense Wirkungsgeschichte von Rabelais' Buch, die sich in nahezu allen europäischen Literaturen entfaltet hat. Die erste deutsche Übersetzung besorgte der sprachgewaltige Humorist Johannes Fischart bereits 1575 in freier Bearbeitung, wobei er den ersten Band, das Buch Gargantua, durch Abschweifungen und Zusätze auf den dreifachen Umfang brachte. Fischarts Übersetzung mit ihren zahllosen Neuprägungen und Wortschöpfungen hatte großen Einfluss auf die deutsche Sprachentwicklung der Folgezeit. Die Lyriker der französischen Plejade zitierten gern Rabelais, dessen Wirkung auch nach England drang, zu Shakespeare und seinen Zeitgenossen. Jonathan Swift, der Autor von Gullivers Reisen, war ein literarischer Enkel von Rabelais, und Laurence Sterne, Verfasser des Tristram Shandy, ein womöglich noch größerer Urenkel. Dieses Buch ist ganz aus Rabelaischem Geist, wie Sterne selber gern eingeräumt hat. Und über Sterne wurde Rabelais auch für Jean-Paul wichtig, der den Autor von Gargantua und Pantagruel in seiner Vorschule der Ästhetik immer wieder zitiert. Auch Goethe hat Rabelais mit Bewunderung gelesen. In Dichtung und Wahrheit heißt es: »Ich schloss auch gar bald die Franzosen jener herrlichen Epoche in meine Neigung mit ein. Montaigne, Rabelais, Marot waren meine Freunde und erregten in mir Anteil und Bewunderung.« Wie sehr Balzac, der Sohn der Touraine, von seinem Landsmann Rabelais beeindruckt und beeinflusst wurde, nirgends mehr als in den toll-drastischen Geschichten, wurde schon bei früherer Gelegenheit erwähnt. Aber Rabelais' Wirkung erschöpft sich nicht in der Aufzählung dieser Namen. Man spürt diesen Einfluss überall, wo das große Gelächter angestimmt wird, wo unbändige Heiterkeit herrscht und unerbittliche Spottlust. Zurück zum Roman, wo zuletzt von Panurg berichtet wurde, dem Pariser Scholaren, der beste Freund des Pantagruel wird. Von Panurgens Lebensführung lautete die Überschrift des letzten Kapitels, und wir erfuhren dort von seinem Aussehen, seiner Kleidung, seinen Spitzbübereien und seinen tollen Streichen. Für diese war ihm jedes Werkzeug willkommen, eine Büchse mit Flöhen ebenso wie Brennspiegel, um die Leute in Hitze zu bringen. Hören Sie wieder Helmut Kraus. Sodann ein Nähbesteck mit Nadel und Zwirn, das ihm bei tausenderlei Schindluder zu Passe kam. So half er einmal einem Franziskaner, der im Gerichtspalast für ihre gestrengen Messe lesen wollte, beim Anlegen des Ornates, näht ihm aber flink Chorrock, Messgewand und Hemd aneinander und zog sich zurück, als die Räte erschienen, um der geistlichen Handlung beizuwohnen. Als nun der Frater zum Ite Missa Est kommen war, traf er Anstalt, das Messgewand auszuziehen, lüpft aber gleichzeitig Chorrock samt Hemd in die Höhe und deckte sich bis zu den Schultern auf, so daß man seinen Runzepunzel sah, der nicht winzig war. Allein der Bruder zerrt immer weiter, bis eine der Justizpersonen fragte: »Ei, will uns denn der Pfaff zum Backenkuss einladen? Sankt Antoni, zwick ihm's Gesäß!« Seitdem war den Priestern anbefohlen, sich in der Sakristei auszukleiden, zumal wenn Frauen in der Kirche säßen, damit selbige nicht etwa in Versuchung der Fleischeslust gerieten. Als man die Frage aufwarf, weshalb die Mönche einen so langen, ihr wisst schon, hätten, war Panurg um Auskunft nicht verlegen. »Warum haben die Esel so lange Ohren?« »Weil ihre Mütter ihnen keine Zwickelhauben aufsetzten.« »Warum sind die Säckel dieser Brüder so lang?« »Weil sie keine Hosen anhaben.« »In der Kutten plumpt das Päcklein so tief herab, als es kann, bis es ihnen schließlich um die Knie bammelt wie den Betschwestern ihr Rosenkranz.« Item, in einer seiner Taschen steckt ein Bauchfläschlein mit ranzigem Öl, womit er die Kleider der zierlichen Herrlein und Damen verschmierte, indem er auf sie zuging, als ob er den Stoff bewundere. »Ach, was für ein feines Tuch, welch köstliche Seide, welch unvergleichlicher Taffet!« Und dabei strich er ihnen mit den Fingern über die Krause, dass der Fettfleck für alle Zeiten haftete. Zuletzt warnt er wohl noch: Edle Dame, habet Acht, dass ihr nicht fallet. Da vorne ist ein groß und unsauber Loch. Item führt er gepulverte Wolfsmilch bei sich, damit er ein feines und wohlgearbeitetes Taschentuch dünkte, das er einst einer lieblichen Beschließerin im Schloss gemaust hatte, als er ihr eine Laus am Busen fing, die freilich erst kurz zuvor von seiner Hand dahin war gesetzt worden. Wenn er nun mit schönen Frauen ging, befühlte er auch wohl ihr Busenfürtuch und erkundete sich, ist das Flandrisch-Erzeugnis oder Hennegauer Ware? Da, schauet einmal mein Tüchlein. Das ist ein zierlich Gewirk, stammt aus Futtgard in Fürzenberg. Und schüttelt er ihnen gerade unter der Nasen, dass sie 4 Stunden nicht aus dem Niesen kamen. Unterdessen furzt er wie ein Ross, dass die Frauen lachten und wisperten, »Was, Panurg, ihr fürzelt?« »Oh, mitnichten, werte Damen, ich intoniere nur den Bass zu eurer Nasenmelodei.« Im nächsten Gefach steckten ein paar Dietriche, Haken und Hauptschlüssel, denen kein Koffer noch Kastenschloss zu widerstehen vermochte. Zu guter Letzt etliche Zauberbecher, mit denen er überaus geschickt hantierte, denn er war nicht umsonst früher als Theriak-Doktor herumgestürzt. Wenn er jemandem einen Taler wechselte, verdufteten allemal 5 oder 6 Groschen davon sichtbarlich, vor aller Augen ganz offenkundig, ohne Ritz oder Schlitz, hui, wie der Wind. Und der Gefoppte hätte eine delikatere Nase als Meister Muck haben müssen, so er hätte ausschnüffeln wollen, wohin sie zerstoben. Kaput 17. Von Panurgs Ablass, Ehestiftung und Prozessen. Eines schönen Tages traf ich Panurgen ein wenig verkrumpelt und in sich gekehrt und dachte mir alsfort, es müssten ihm wohl die Batzen ausgegangen sein, klopft ihm also auf die Schulter. »Hallo, Panurg, ihr scheinet mir nicht recht wohl zu sein und kenne ich das Übel schlecht, so es euch nicht am Geldbeutel nagt. Lasst's euch nicht anfechten. Mir blieben noch 2 Pfennig und 1 Kreuzer. Sind's Franzleut oder Schweizer?« Ihr möget sie in eurer Notlage gerne haben, so gut wie die Krätze. Ha, wehrt er. Ich pfeife auf das Geld, kriege bloß einmal zu viel davon. Drum kenn ich den Stein der Weisen, der lockt mir die Beutelein wie der Magnet das Eisen. Aber wollt ihr mit mir einen Ablass kaufen? Potzblitz! Bin meiner Tage kein großer Ablassnehmer gewesen und weiß nicht, ob ich's im Jenseits werde. Aber wir können's ja mitsammen versuchen. Einen Heller will ich wohl dran wagen. Schön, sprach er, aber ihr müsset mir einen vorstrecken gegen Zinsen, versteht sich. Nichts da, ich schenk ihn euch von Herzen gern. Gratis vobis dominus, nickt er. So gingen wir selbander zunächst nach St. Gervasii. Ich nehme meinen Ablass am 1. Opferstock, denn ich bin genügsam in diesen Dingen, und murmel meine Gesetzlein und Fürbitten zur heiligen Brigitte. Er aber zog von Stock zu Stock, nahm bei jedem Ablasskrämer einen Ablass und gab jedwedem ein Geldstück. Alsdann verfügten wir uns zum Liebfrauenmünster, zu St. Johannes, St. Antonius und in die übrigen Gotteshäuser, wo Ablassbänke stunden. Ich freilich holte weiter keinen mehr, er aber ging an sämtliche Stühle, küsste die Reliquien und spendete seine Opfermünze. Als er schließlich fertig war, lud er mich in ein Wirtshaus und wies mir 10 oder 12 seiner Geheimtäschlein voll mit Geldstücken. Ich bekreuzige mich vor Schreck und Gaxe, wo hast du das viele Geld her in der kurzen Zeit? Da sagt er in aller Herzensruh, er hab's aus den Opferbüchsen genommen. Als ich ihnen den 1. Heller gab, legte ich ihn so geschickt auf, dass er wie ein 6-Betzner glitzerte und nahm mir dafür mit einer Hand 12 Heller oder gar 12 Groschen und mit der anderen das Doppelte, wenn's irgend zu machen war. So tane Übung habe ich hinfort jedes Mal wiederholt. Ja, aber, wend ich ein, du bringst ja deine Seel in ewige Gefahr durch solche Tempelräuberei und Kirchenschändung. So, Meinst du? Da meine ich ganz anders. Die Ablasshändler tragen mir's doch an. Wenn sie mir die Reliquien zum Kuss hinhalten, brummeln sie, hundertfältig will es dir vergolten. Also grabse ich für einen Heller deren hundert. Heu, lieber Freund, wenn du erst wüsstest, wie mir der letzte Kreuzzug die Suppe schmelzen musste. Der trug mir mehr als 6000 Goldgülden ein. Und wo sind sie hingesickert? Du hast doch keinen roten Pfennig mehr. Wo sie herkamen, haben bloß den Besitzer gewechselt. Mindestens 3000 habe ich allein als Brautsteuer für allerhand alte, zahnluckige Weibsleut ausgegeben, denn junge Mägdlein finden auch ohne das ihren Mann. Ich kalkulierte so. Diese Ehrenvetteln haben ihre Jugend auch ausgenützt und gesteißelt, wo es ging, bis keiner mehr dran mochte. Aber ich will, dass sie noch einmal vor ihrem Abscheid sich rücklings tummeln. Schenkte drum dieser 100 Dukaten, der 26, jener 300, je nach dem Grad ihrer Wüstnis und Scheusäligkeit. Dann lief ich selber zu irgendeinem ledigen und kräftigen Haderlumpen und fädelte die Hochzeit ein. Aber zuallererst zeigte ich ihm die Mitgift. Gevatter, das kannst du verdienen, sofern es dir auf einen guten Stießelstoß nicht ankommt. Da lief den Burschen das Wasser über die Lefzen wie einem bockigen Maulesel. Ich ließ ihnen noch ein Mahl herrichten mit allerhand Getränk und beizendem Gewürz, dass die Alten vollkommen hüpfig und stüpfig wurden. Zum Schluss schafften und fuhrwerkten sie all so emsig wie nur je eine gute Haut. Bloß den ganz Ausgemergelten und Abgestandenen ließ ich zuvor noch einen Sack übers Gesicht stülpen. Nebenher habe ich manch blanken Taler im Prozess verloren. Wie kommst denn du zum Prozessieren, da du weder Haus noch Hof dein eigen nennst? Das war so. Die hiesigen Jungfern hatten auf Einflüsterung des Höllenteufels hochgeschlossene Halstücher eingeführt, die den Busen so völlig verdeckten, dass man nicht einmal mit der Hand darunter schlupfen konnte, maßen sie auf dem Rücken zugeheftet waren und vorne dicht anlagen. Das erregte bei den armen und schmachtenden Liebhabern begreifliches Ärgernis. Also nahm ich mich der Sache an, ging vor Gericht, trat wieder die Jungfern auf, wurde wegen Schmälerung meiner persönlichen Rechte vorstellig und beteuerte, dass ich mit gleichem Fug meinen Hosenlatz hinterwärts annähen könnte, falls die Justiz nicht einschritte. Dem entgegen standen alle jungen Weibsleute zusammen, behaupteten ihre Gegengründe und setzten eine Verteidigungsvollmacht auf. Aber ich parierte sie so geschickt, dass von Rechts wegen verfügt wurde, die hohen Brustlätze dürften nur mit einem Ausschnitt vorne getragen werden, recht wie ein Herzgestalt. Das hat mich freilich schwer ums Geld gebracht. Rechne dazu, wie viel mich die feuchten Runden kosten, so ich den Gerichtsbütteln spendiere. Wozu denn nur, frag ich. Alter Freund, es scheint, du machst dir wenig Zeitvertreib auf dieser Welt. Da bin ich ein anderer Kerl. Ich lebe lustiger als der König. Geselle dich zu mir, und wir werden mitsammen den Teufel aufstellen. Nein, lieber nicht. Du kommst ja doch zu guter Letzt an den Galgen. Und du ins Grab. Was ist besser? Die lichte Luft oder die dunkle Erde? O du Schafshorn, hing nicht Jesus am Kreuz hoch in den Lüften? Aber von wegen der Trinkgelage. Solange die Büttel hinterm Becher hocken, geb ich auf ihre Maultiere Acht, schneid indes insgeheim dem einen oder anderen den Steigbügelriemen durch, dass er nur mehr an einem Fädlein hängt. Wenn dann der Dickwanst von Gerichtsrat sich in den Sattel schwingen will, plumpst er vor aller Augen wie eine fette Sau auf den Boden. Das schafft mir für mehr als 100 Franken zu lachen. Allein erst recht lach ich mir ins Fäustchen, wenn sie daheim angelangt ihre Büttel wie grünes Korn dreschen lassen, und so reut mich meine Zeche nicht im Mindesten. Also 63 Arten, wie schon bemerkt, hatte Panurg sich Geld zu verschaffen. Aber 214 es loszuwerden. Die Summen nicht eingerechnet, so er unter der Nasen durchjagte. Kaput 18. wie ein berühmter engelländischer Klerikus mit Pantagruel disputieren wollte. Um dieselbe Zeit trat ein wohlbeschreiter Gelehrter, Taumastes mit Namen, aus Engeland auf den Plan, der Pantagruels unvergleichliche Wissenschaft hatte rühmen hören und in der Absicht gereist kam, selbige zu ergründen und zu erproben. Alsbald nach seiner Ankunft begab er sich zu Pantagruels Losament, wo dieser just mit Panurgen peripathetischerweise philosophierend im Garten auf und ab ging. Taumastes erschrak beim ersten Anblick über die Maßen vor unseres Prinzen Leibesgröße, fasste sich indes ein Herz und begrüßt ihn höflich. Wohl hat Plato recht, da er sagt, die körperhafte Erscheinung der Weisheit sei ein Wunder vor den Augen der Menschen. Liegt doch der Lärm, so von ihr ausgeht, ihren Jüngern ständig im Ohr und lässet sie nicht Ruhe noch rasten. Drum bin ich ausgezogen, um ihre leibliche Gestalt mit Augen zu sehen und über etliche Fragen der Philosophie, Geomantie und Kabbala mit dir zu konferieren, auf dass du mir unterschiedliche Zweifel lösest. So dies geschieht, gebe ich mich gerne mit Leib und Leben dir zu eigen. Doch ist es nicht meine Absicht, dass wir mit Worten pro oder contra streiten wie die Akademiker, noch mit Zahlen wie die Pythagoreer, sondern einzig mit Zeichen und Gesten. Denn diese Dinge sind all so fein und heikel, dass Menschenworte sie nicht zu fassen noch zu umkleiden vermögen. Zu dem Behuf erwarte ich dich morgen früh um die 7. Stund im Navareser Saal. Gefalle es deiner Huld, dort anwendend zu sein. Pantagruel war es wohl zufrieden und gab seine Zusage. Die folgende Nacht verbrachten der fremde Gelehrte und unser Junker hohen Geistes und erhabenen Eifers voll. Denn besagter Taumastes klagte in seiner Herberg: »Mein Leben lang bin ich nie so durstig gewesen als heute. Mir deucht, dieser Pantagruel zwickt mich scharf an der Kehl, bringt eins zu trinken und sorgt mir für frisches Gurgelwasser.« Der Riesenjüngling aber stellt einen umfänglich Ochsen an und wälzt allerlei Folianten wie das Beda-Buch von Zahlen und Zeichen, Plotin über das Unbenennbare, Proklus über die Magie und viele andere, bis ihm Panurg auf die Schulter klopfte. »Herr, steckt den Plunder auf und geht zu Bett, ihr holt euch sonst ein Fieber. Aber erst trinkt noch 25 oder 30 Schluck und dann schlaft ohne Besorgnis, denn morgen werd ich an eurer Stadt dem Engländer Red und Antwort stehen und will Hans heißen, wenn ich ihn nicht übertrumpfe. Hab schon den Teufel übers Ohr gehauen und Erschlings verargumentiert. Wie sollte mir der gloriose Mister nicht vor aller Welt Essig brunzen?« Trank danach mit den Aufwärtern und verspielt mit ihnen seine Hosennestel bei Ass und Daus oder Wedel, bis der Tag anbrach und er seinen Gebieter an den verabredeten Ort geleitete. Groß und klein stund schon versammelt und tuschelte: »Heut kriegt er die Zech quittiert, der großmäulige Pantagruel. Und wenn er schon alle Dispute an der Hochschul gewann, denn dieser Engeländer ist mit 1000 Teufeln gehetzt, lasset uns des fröhlich zuwarten.« Da tat Panurg seinen Mund auf und fragte den fremden Magister: »Bist du bloß des Disputierens wegen gekommen oder aus Liebe zur Wahrheit?« Worauf Taumastes: »Herr, mich leitet einzig das Streben, Aufhellung in meinen Zweifeln zu erhalten, die mir kein Buch noch Mensch hat lösen mögen. Den Streit des Streites wegen veracht ich und lass ihn den elenden Sophisten, den Universitätslern, hundertweis Verhetzlern, unterm Sterze Wärzlern, den Hinterwärze Rednern, Hirn- und Herzbeschwätzern, den Dozenten, Nozenten und Rotzenten, den Professoren und Eselsohren, die nicht im Drang nach Erleuchtung streiten, sondern um purer Widerbockigkeit willen. Wenn nun ich«, fuhr Panurg fort, »meines Meisters Pantagruel schwacher Schüler, dir in allem Genüge leisten kann, wär es unbillig, meinen Herrn damit zu beschweren. Er soll darum fürs Erste still auf dem Katheder sitzen und dir nur zum Schluss den Rest deiner Fragen erhellen.« »Ich bin des zufrieden«, nickte Taumastes, Lasset uns also beginnen. Nun müsst ihr noch wissen, dass Panurg eine schöne rot-weiß-blau-grüne Zottel mit einem chinesischen Apfel an seinen Hosenlatz gesteckt hatte. Kaput 19. Die Zeichendisputation. Als ringsum Stille eingetreten war, hob der Engeländer zunächst beide Arme in die Höhe, schloss die Fingerspitzen zu einem Hühnerbürzel zusammen und klopfte viermal mit den Nägeln aneinander, öffnete dann die Hände und legte sie wie zum Gebet Fläche auf Fläche. Als Antwort fuhr Panurg mit der rechten in die Luft, bohrte den Daumen ins Nasenloch, schloss das linke Auge und schielte mit dem rechten unter dem tief gesenkten Lid hervor, verbeugte sich einmal, brachte die Hände zusammen und starrte dem Gegner stracks ins Gesicht. Der stemmte jetzt den linken Daumen auf die Nase, ballte die Finger zu einer Faust und sägte unverweilt mit der rechten hoch empor und wieder abwärts. Panurg aber geriet keineswegs aus der Fassung, sondern packte linkshändig seinen mordsgroßen, bezottelten Hosenbeutel, warf den chinesischen Apfel siebenmal in die Luft und fing ihn auf, zog dann eine Ochsenrippe heraus und zwei Holzbrettlein, steckte sie zwischen die Finger und klapperte lustig damit, schnalzte auch unbändig mit der Zunge dazu, ohne den Engeländer je aus den Augen zu verlieren. Taumastes begann schon dicke Tropfen zu schwitzen und glich einem Menschen in äußerster Verzückung. Er mannte sich jedoch, steckte die Fingernägel zusammen, krümmte die Finger zu Halbkreisen und hob sie so hoch er konnte. Dem entgegen legte Panurg den rechten Daumen unter den Kinnbacken und knirschte mit den Zähnen, dass es melodisch ertönete. Taumastes stand auf, ließ aber vor Anstrengung einen Beckenfurz fahren. Der Teig drängte nach, der Essig tröpfelte vorne hinab und es stank wie in der Höllen, so dass die Zuhörer sich eilig Werk in die Nase stopften. Indes blies Taumastes beide Backen wie ein Dudelsackpfeifer auf, als ob er eine Schweinsblase sprengen wollte. Allein Panurg fuhr sich mit den Fingern als mit einem Kamm durch die Haare, streckte die Zunge heraus und verdrehte die Augen wie eine Geiß, die am Aufamseln ist, legte dann den Kopf nach links, steckte die Mittelfinger in beide Mundwinkel und zerrte die Lefzer schier bis an die Ohren. Mit den Daumen drückte er gleichzeitig die Augendeckel abwärts und schnitt nach aller Meinung eine Höllenfratze, greulich und nicht zu übertreffen. Kaput 20. Die Dankreden. Da verbeugte sich Taumastes, zog die Mütze vom Haupt und dankte seinem Partner mit leiser Stimme. Dann wandte er sich an alle Zeugen und sprach: »Werte Herren, wohl darf ich heute mit dem Evangelium sagen, sehet allhier einen zweiten Salomo. Meister Pantagruel ist ein Kleinod, dessen Ruhm mich aus Engeland hierher gelockt hat. Aber mich dünkt jetzt so, er sei in Wahrheit tausendmal größer als sein Ruf, hat mir doch sein Schüler gründlichere Auskunft geben können, als ich zu erfragen wagte. Er hat mir die Bronnen und Quellen der Erkenntnis in diesem eben beendeten Zeichendialog klärlich erschlossen. Danach schätzet, was erst sein Meister vermag, denn non est discipulus super magistrum. Ich preise meinen Schöpfer und dank euch allen für eure ehrenvolle Gegenwart. Der Herr entgelt es euch.« Gleicherweise dankte Pantagruel der ganzen Versammlung und ging dann mit Taumastes zu einem stärkenden Imbiss. Hei, und da zechten sie, dass ihnen die Knöpf am Bauch absprangen, denn zu jener Zeit verschloss man noch den Bauch mit Knöpfen und nicht den Koller. Was nun die umstrittenen Thesen und die Deutung der Gästen anlangt, so wollte ich sie euch gern erklären. Doch höre ich, Taumastes lasse ein ausführlich Buch darüber zu London drucken, in dem er angekündigtermaßen alles haarklein ausführen will. Muss mich also für heute dessen enthalten. Kaput 21. Panurgens Liebschaft. Durch diesen Sieg über den Engeländer wurde Panurg hochberühmt in ganz Paris und brachte dergestalt auch seinen Hosenbeutel in die entsprechende Wertschätzung, zumal er ihn festlich besticken ließ. Er kam in aller Leute Mund, und die Kinder auf der Gassen sangen gar einen Rundreim auf ihn. War auch bei allen Frauen und Jungfern gern gesehen, also dass er sich so weit verstieg, um eine der höchsten Damen der Stadt zu scharwenzeln. Sonderumschweif und ohne die üblichen sanften Beteuerungen der schmachtenden Karfreitagsschwärmer, die den Fleischgenuss verpönen, sprach er sie an. »Werte Frau, es wäre von Glück für das Gemeinwohl, ergötzlich für euch, ehrenvoll für euer Geschlecht und mir selber sehr zuträglich, wenn wir zwei uns gattlich vereinigten. Glaubt es mir, denn die Probe wird es für wahr erweisen.« Die Dame wich entsetzt zurück und rief: »Böswilliger Narr, wer erlaubt euch solche Worte? Wofür haltet ihr mich? Fort mit euch und lasst euch nie wieder sehen, oder ich lass euch Arm und Bein zerquetschen.« »Hätt nichts dagegen, wenn nur wir zwei uns Arm und Bein zerquetschten, derweil das Männlein nach allen Noten tanzt. Denn schaut, Meister Hans Mittloch«, er wies auf seinen Hosenlatz, »soll euch das Glöckel läuten, dass ihr's bis ins Mark verspürt, ist ein Hauptkerl. Wo der gebürstet hat, braucht man hinten nach nicht abzustäuben.« Darauf die Dame: »Unverschämter, fort aus meinen Augen, noch ein Wort, und ich rufe meinen Leuten, dass sie euch zu Tod prügeln.« Er aber lächelte verbindlich: »Oh, ihr seid nicht so grausam, als ihr euch gebärdet. Euer Aussehen straft eure Worte Lügen. Eher stellt sich die ganze Welt auf den Kopf, als dass so große Schönheit wie die eure einen Funken Hass und Übelwollen duldete. Freilich heißt es, die weidlich sich wehrt, wird höchlich geehrt. Doch gilt das nur von den alltäglichen Schönheiten. Ihr aber seid so herrlich, so himmlisch, als ob die Natur in euch ihr Meisterstück geschaffen hätt. O ihr Götter und Göttinnen, wie glücklich ist der Mann, dem dies Weib unterliegt, von dem sie sich küssen und streicheln lässt. Und ich fühl's, bei Gott, mir ist dies Los bestimmt. Schon liebt sie mich, drum keine Zeit verloren. Holla, mein Rössel, und reit!« Er wollte sie umarmen, sie aber eilte nach dem Fenster, die Nachbarn zu rufen. Da entwischte Panurg und sprach, indem er abzog: »Bemühet euch nicht, ich will sie schon selbst holen.« So ging er von dannen, trug aber nicht eben schwer an dem Korb, den er erhalten, noch lebt er minder lustig selbigen Tages. Am anderen Morgen fand er sich in der Kirche ein, wo die Dame ihre Messe zu hören pflegte, und reicht ihr beim Eintritt das Weihwasser mit einer tiefen Verbeugung. Dann kniet er dicht neben sie und flüsterte: »Holde Frau, so sehr plagt mich die Liebe zu euch, dass ich nicht harnen noch luften kann. Rührt euch das nicht? Wenn mir Übles zustößt, was habt ihr davon?« »Geht, geht«, sprach sie, »stört mein Gebet nicht.« »Ja, aber zuvor findet einen Schüttelreim auf die Zeile, wo die Unterröcke bammeln.« »Ich kann nicht«, stöhnte sie. »Sollen munter Böcke rammeln«, ergänzt er. »Damit schließt mich in euer Gebet und reicht mir des zum Pfand euren Rosenkranz.« Sie wollt ihm die Kette aus Weichselholzkugeln mit großen Goldperlen hinhalten, er aber zückt eine seiner Messer und schnitt sie entzwei. Derweil er das Drum flugs verschwinden ließ, fragt er noch: »Mögt ihr gern mein Messer leihen?« »Nein, nein«, wehrte sie. »Steckt's nur getrost in die Scheide«, ermuntert er, »samt allem, was drum und dran hängt.« Die Dame geriet indessen wegen ihres Rosenkranzes in Sorge und dachte: »Dieser Schwätzer ist wohl ein landfremder Gesell. Ich werde meinen Rosenkranz nie wiederbekommen. Was wird mein Gemahl dazu sagen? Er wird mir böse werden. Ich muss ihm einreden, ein Dieb hab ihn mir in der Kirche abgeschnitten. Er wird es wohl glauben, wenn er das Stück Band noch an meinem Gürtel gewahrt.« NDR Kultur